tasse Tee, Zucker und Kaffee. Eine Tasse Tee, Zucker und Kaffee und ein Gläschen. Ein Jahr, dann wird's werden warm. Warte noch ein Jahr, dann wird's werden warm.